Jetzt wären wir dann beim, ich glaube, das ist der fünfte. Ja, jetzt kommt der sechste Punkt. Oh, das ist schon der sechste. Ja, Ergebnisse. Ja, wie gerade gesagt, sind irgendwie noch nicht so ganz fertig. Es gibt keine direkte Auswertung jetzt von dem ganzen, von den Erfahrungen. Also wir wollen jetzt auch, ich wollte nur kurz darstellen, was wir denken, was so erste Ergebnisse sein können von der Frage, ja, welche Rolle spielen Konflikte und Kämpfe jetzt in Callcentern? Wie kann man die bewerten? Und da kann man zum einen feststellen, dass bei den Konflikten, die es bisher gab, erstmal die klassischen, Anführungsstrichen, klassischen Themen eine Rolle spielen, also das heißt die Frage von Überstunden, von zu niedrigen Lohn, also eigentlich all die Sachen, die es irgendwie in jedem Bereich der Ausbeutung aufgeht, was eigentlich diese These auch ein bisschen widerlegt, dass das alles irgendwie was ganz Neues ist und so. Was aber zudem auch eine Rolle spielt, also auch aufgrund irgendwie der Art und Weise, wie die Arbeit da organisiert ist, ist halt, dass in den Konflikten, die es bisher gab, welches gab, erzähle ich da gleich nochmal, dass halt auch die Frage von Kontrolle, von Unterwerfung unter so einem, ja, unter so einem industriellen Ablauf der Arbeit, von Entwürdigung, von ja eigentlich Willkür, auch von Managementmaßnahmen, dass das halt auch immer ein Teil war, ja, was ausgedrückt wurde in diesen Konflikten. Also zum Teil offen, zum Teil halt auch eher so unterschwellig. Was ich auch ausdrückte, war, dass dieser ganze Unternehmensstrategie eigentlich hinterfragt wurde, also der Einsatz irgendwie zum Beispiel von Callcentern, um Filialen zu schließen. Also zum Beispiel gerade im Banksektor war es halt so, dass irgendwie die Callcenter eigentlich Aufgaben übernommen von Filialen und halt irgendwie dazu geführt haben, dass Filialen dicht gemacht wurden, dass in vielen Callcentern halt auch Zeitarbeitsfirmen einen Großteil der Arbeitskräfte stellen. Das war halt auch immer Thema in den Streiks, die es gab. Das war vor allem bei der British Telecom, wo halt auch gerade diese Frage von Zeitarbeitern eine wichtige Rolle spielte. Bei Verizon in USA, dann bei der Telekom Italia und halt auch bei der Citibank im Ruhrgebiet. Das waren eigentlich so die größeren offenen Streiks, also wo die auch zu Arbeitsniederlegungen kamen. Ja, diese Streiks liefen schon erstmal auf so einer klassischen gewerkschaftlichen Ebene, das ist halt irgendwie zu Urabstimmung jetzt bei der Citibank kam, das ist irgendwie schon innerhalb von so gewerkschaftlichen Konfliktabläufen irgendwie halt auch geblieben ist. Gibt halt zwei Beispiele noch, von denen wir wissen, das ist halt immer eine Sache, von welchen Konflikten weiß man, die halt nicht gewerkschaftlich ablaufen, ist immer so eine Frage, und das gab es irgendwie zwei, die halt in Berlin stattfanden, das war einmal bei Audio Service und das einmal mal bei Hotline, wo halt die Beschäftigten halt vor allem irgendwie Studenten schon selbst organisiert ihren Streik organisiert haben, wo es zum einen um Betriebsratswahl ging und zum anderen mal um die Tatsache, dass sie einfach nur Arbeitsverträge haben wollten. Und ja, das ist eigentlich eines unserer Hauptprobleme, dass wir versuchen, uns bei den Flugblättern schon auf das Verhalten der Arbeiterin zu beziehen, also nicht so sehr jetzt hier mit der ideologischen Keule kommen, sondern schon versuchen, in dem Verhalten irgendwie auch etwas zu entdecken. Ich würde einfach vorschlagen, wie ich meine, die Flugblätter liegen da, dann liest euch die durch.